Den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Die zweite Stunde, hier geht's natürlich weiter mit den Konzerttipps für Hamburg. Was läuft die nächsten 7 Tage in den Hamburger Clubs von Dienstag bis Montag? Einen kleinen Überblick gibt euch hier der Sunday Service. Und ja, gerade eben hörten wir den Bombay Bicycle Club, eine Band aus England. Aus London ein Quartett, die gerade so ein bisschen auf der Erfolgswelle sind. Ihr letztes Album mit dem Titel So Long, See You Tomorrow landete gleich auf Platz 1 der Charts. In England zumindest, auch in den anderen Ländern, USA und Europa, verkauft sich das sicherlich wie geschnitten Brot. Immerhin spielen der Bombay Bicycle Club in Hamburg im Docks. Also kein kleiner Laden, sondern schon wirklich eine richtig große Halle. Dass solche Musik solche Massen begeistern kann, finde ich ziemlich erstaunlich. Aber warum nicht? Das Ganze am Mittwoch, den 19. November. Ebenfalls dabei sind Childhood. Die gab es bereits in der ersten Stunde hier in der Sendung zu hören. Ebenfalls am Mittwoch ist Sam Amidon zu Gast im Kleinen Donner. Auch das gab es schon hier in der ersten Stunde. Und dann Oracles sind am Mittwoch zu Gast im Molotow. Hier kommt die Band mit einem Track von ihrem aktuellen Album, so eine EP, Stanford Taurus heißt die, und der Track Melt Tonight. Meltonite hieß dieser Song von Oracles. Die Band spielt im Molotow und zwar am Mittwoch, den 19. November. Ebenfalls Mittwoch ist Fink zu Gast in der Fabrik. Das Konzert ist ausverkauft. Fink, der Künstler aus England, nicht zu wechseln mit der Band aus Hamburg, die es ja nicht mehr gibt, weil Nils Korbbruch nicht mehr unter uns weilt. Dann am Donnerstag, den 20.11. Konzerttipp der Woche findet statt im Molotow. Dort spielt live die hoffentlich auch live großartige Courtney Barnett. Hier kommt ihr Song Avant-Gardner. Breathing in. Courtney Barnett vereinigt auf diesem eben gerade gehörten Track Avant-Gardner ziemlich viel unterschiedlichste Musikeinflüsse, ein bisschen Underground waren dabei, ziemlich viel Lo-Fi-Sounds, natürlich ein bisschen Dream-Pop Richtung Mercy Star, auch bei anderen Songs ihres Debütalbums A Sea of Split Peas, ganz, ganz viel solche, ja, extravaganten Mischungen zu hören. Courtney Barnett ist die neue Lo-Fi-Queen, sie kommt aus Melbourne, hat eigentlich erst so zwei EPs veröffentlicht, die jetzt auf dieser, ja, Sea of Split Peace-Album zusammengefasst sind. Und ja, beeindruckende Platte, beeindruckende Sängerin mit so einem Sprechgesang und so ein bisschen nölig und irgendwie, ja, null Bockhaltung irgendwie, aber das macht sie super charmant mit so ein bisschen Lastivität dabei. Ich bin gespannt, wie das live klingt am Donnerstag im Molotow-Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Ein weiterer Track von Courtney Barnett heißt History Eraser. No? I got drunk and fell asleep atop the sheets, but luckily I left the heater on. And in my dreams I wrote the best song that I've ever written. Can't remember how it goes. I stayed drunk and fell awake. I was cycling on a plane and far away I heard you say you like me. We drifted to a party cool. The people went to arty school. They made their paints by mixing acid. And in the taxi home, I'll sing you a Triffid song. Nee, Barnett, tolle Musik auch hier bei diesem Song History Eraser. Ihr könnt die Dame aus Australien live erleben im Molotow am Donnerstag, den 20. November. Konzerttipp der Woche vom Sunday Service, wenn nicht sogar Konzerttipp des Monats. Es gibt ein Vorprogramm, eine Band namens Money for Rope. Auch die scheinen aus Australien zu kommen und hier mit einem Track für euch zum Eingrooven Death in the Wars. Health is the weather like the disease. I'm bombing up to Lucy like Tja, etwas lauter und krachiger, aber ja, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Egal, Money for Rope könnt ihr live erleben als Support von Courtney Barnett am Donnerstag im Molotow. Am gleichen Tag spielen Lily and Madeleine im Kleinen Donner. Die beiden Geschwister gab es schon in der ersten Stunde hier live im Programm. Nicht live, aber auf jeden Fall zu hören. Und dann am gleichen Tag, auch am Donnerstag, sind Schwer von zu Gast in Astra Stube. Schwer von sind ein ziemlich sympathisches Lo-Fi-Pop-Duo aus Kansas City. Und die hören wir hier mit ihrem Track Jet Fair. I'm watching Jet Fair. I'm watching Jet Fair in his basement. Turn up the song. I'm losing you, losing the ball. Jet Fair hieß dieser Song, ein Hommage an den ja, tollen Künstler aus den USA. Das waren Schwer von, die könnt ihr live erleben, in Astra Stube am Donnerstag, den 20. November. Am Freitag sind dann Auxis zu Gast in der Astra Stube. Auxis kommen aus Hamburg, haben also ein Heimspiel. Und von ihrem letzten Album Boys in My Head kommen sie hier mit I Wanna See Results. Wanna See Results, Auxis hörten wir. Die spielen in der Astra-Stube zusammen mit Fun Total, auch eine Band aus Hamburg, und zwar am Freitag, den 21.11. Am Samstag dann ist das, nochmal am Freitag ein Konzert, fast vergessen hier, und zwar Ida Gard. Das ist eine junge Künstlerin aus Dänemark, die dort gerade am Starten ihrer Karriere ist und die Halt macht in Hamburg und spielt im Mojo Jazz Café. Hier hören wir Ida Gard mit ihrem Song Doors. I hear doors closing behind me. I smell the smoke from bridges I burned. I know shame will soon come and find me and line up with all the lessons I've learned. I better prepare to pay the price. I bought my own one-way ticket out of paradise. I should have known not to let it loose, but I did. We're done, we're through. I hear them closing. I knew it when I first met you. You were gonna take me all the way. I would never have to make my own mistakes again. But that was long before emotion kicked in. Long before a look would make me shy. I never was good at being one of the guys. Sheets turned to skin, turned to secrets. Walls whispering, we will keep them. Lips turned to lies, turned to leaving common sense behind. Days turned to nights, turned to notions. Wasting our time on emotions. I turned my back on the facts for a while. I hear doors closing behind me. I smell the smoke from bridges I burned. I know shame will soon come and find me and line up with all the lessons that I've learned. I better prepare to pay the price. I bought my own one-way ticket out of paradise. I should have known not to let it loose, but I did. We're done, we're through. I hear them closing. I tried to forget it. I tried to let my body understand what we did was wrong and not supposed to happen. I don't think anyone ever noticed a change. But then again, it was written on my face. It took one drink and I was back in that place where sheets turned to skin, turned to secrets. Walls whispering, we will keep them. Lips turned to lies, turned to leaving common sense behind. Days turned to nights, turned to notions. Wasting our time on emotions. I turned my back on the facts for a while. I hear doors closing behind me. Smell the smoke from bridges I burned. I know shame will soon come and find me and line up with all the lessons that I've learned. Her hotels won't tell anyone, but I will, I will. Your wife, your boss, and your son. I will, I will. Cause this is dangerous. It's tearing us apart, but it's still too magical, too wonderful. Qualify as a mistake. I mean, really, you dug a beautiful grave and I'm the shovel you're too scared to deal with. I hear doors closing behind me. I smell the smoke from bridges I burned. I know shame will soon come and find me and line up with all the lessons that I've learned. I better prepare to pay the price. Das war Musik aus Dänemark mit Ida Gard. Die Dame spielt live im Mojo Jazz Café am Freitag, den 21.11. Gleiche Location, aber einen Tag später auch im Mojo Jazz Café, und zwar am Samstag, sind dort live zu Gast das Submotion Orchestra, eine siebenköpfige Band, Kollektiv, Orchester aus Leeds kommen die eigentlich und machen Musik, irgendwie so eine Fusion aus Jazz, ein bisschen Soul, ein bisschen Elektronika, alles schon mal irgendwie gehört, wie ich finde, haben gerade eben mit Allium eine Platte veröffentlicht. Von der hören wir hier den Track. Moment, wie heißt er? Er heißt Time Will Wait. Time will wait. Wir hörten das Submotion Orchestra unter Deeps Live am Samstag im Mojo Jazz Café. Das ist der 22.11. Gleich nebenan im Keller im Mojo Club auch am Samstag ist Jamie T zu Gast. Jamie T alias Jamie Trace kommt aus Wimbledon, hatte zwei tolle Platten veröffentlicht. 2007 gab es Panic Prevention, 2009 dann Kings and Queens und dann war es jahrelang total still um ihn. Ich dachte schon, er hätte sich aufgelöst. Auch die Homepage wurde nie aktualisiert. Aber jetzt gibt es tatsächlich eine neue Platte, die heißt Carry on the Grudge und er ist zurück, als ob er nie weg gewesen wäre. Tolle Platte, tolle Songs, Jamie T live am Samstag im Mojo Club. Hier kommt er mit Rabbit Hole. She dead on the hand. She'll always look you down when she knows that she can't. Well, like a S-A-A-T, my baby saved me, then played me and jammed in the sand. Well, like a S-A, she tried to correct me. She meant to protect me, but only betrayed me. Now you're too proud to call. Guess I never knew. Snow back to the favelas, a magnanimous last gesture, only for the sake of posterity. It's unanimous, a rasta. 4 days in the cells of the bay. Now you're too proud to call. Guess I never knew. The problems, Jennifer Bennett's here. I swear she's not the same person that I grew up with. She's not the same person I live. Jamie T vermischt wirklich ziemlich viele Musikstile in seinen Songs. Rock, Ska, Reggae, Hip-Hop und auch Punk ist zu hören. Nicht immer alles gleichzeitig, aber schon auf seinem neuesten Album Carry on the Grudge. Eben gerade der wirklich wundervolle Track Rabbit Hole. Jamie T könnt ihr live erleben am Samstag im Mojo Club. Das ist der 22.11. Daniel Norgren ist auch zu Gast am Samstag. Spielt Übel und Gefährlich. Hier kommt er mit seinem Song Whatever Turns You On. Turns You On. Musik aus Skandinavien mit Daniel Norgren. Der spielt Übungsgefährlich am Samstag, 22. November. Am gleichen Tag habe ich noch ein Konzert der Woche für euch, und zwar die Love Inks spielen im Molotow. Von ihrem aktuellen Album Exi hören wir hier den Track New West. Listen to my wisdom. Love Inks sind zu dritt. Sherry, Kevin, Adam heißen sie, kommen aus Austin, Texas und machen feinsten minimalistischen Pop. Die prägnante Stimme von Sherry LeBlanc wird ganz sanft von E-Gitarre, Bass und einer alten Rhythmusmaschine und ab und zu von einem Moog unterstützt. Die Leisetreter stehen damit in den großen Fußstapfen von Bands wie den Young Marble Giants, die 1980 als Vertreter des Post-Punks mit ihrem Album Colossal Youth eines der besten Pop-Alben der Geschichte veröffentlicht haben. Jetzt haben die Love Inks mit Exi nachgelegt. Ob die Platte auch so erfolgreich wird wie damals von den Young Marble Giants, wage ich mal zu bezweifeln. Trotzdem toll, dass die Amerikaner auf Tour kommen. Und zwar am Samstag spielen sie im Molotow, den 22. November. Auch dies Konzerttipp der Woche. Ein weiterer Track von ihrem Album Exi. Das zweite Werk dürfte das von dieser Band sein. Hier kommt der Song Sky Machine. I've been knocking on your door for 40 years by now, and it's open, now it's open, but I don't know how. You could let me come inside, but I would still be out. Even though I never got in, I'm still home somehow. We could write our paper wishes and then set them free. Cut a circle in the sky and whisper to the sea. You're a painting, you're a sadness, you're a lilac tree. When you're young and you can pass time for eternity. Even though I never got in. Wir hörten die Love Inks, ihr Song Sky Machine vom aktuellen Album Exi. Love Inks spielen live am Samstag im Molotow, 22. November. Am Sonntag ist dann nichts Nennenswertes, aber am Montag noch Benjamin Booker, ein Garage-Musiker, nicht Garage, macht Garage Rock'n'Roll so ein bisschen, aber Musiker aus den USA, spielt im Molotow, hat gerade eben sein Debütalbum veröffentlicht, im Sommer einfach nur Benjamin Booker betitelt. Da hören wir den Track Always Waiting.